Okay. Verdient die Sterbehilfe für verschiedene Momente. Das Schweigen macht uns wütend zu Gast. Auf deine eigenen Beerdigung gelassen. So viel Zeit für Verschwendung. Ein letzter Blick, ein Blick auf verlassene Ruinen. Versteinerte Mimik, die Wolken, die Menschen. Auf diesen Holzbänken kommt der Lebensabend schneller als der letzte Lebensabend. Zeigen Liebe und Leidenschaft in Bildern und Zeichensprachen. In Widmen am Grab, in Jahreszeiten vorbei. Langen am Schrei der zwei Verzweiflung. Schmerz dann stille, weißes Licht, ich verlasse dich. Tragik, Kornblumen blau, Dalmat. Tina weiß, was willst du sehen? Ich frage dich nicht zweimal. Ich sage dir ironische Tatsachen beim Kaffee. Zu zweit, ja, es kratzt über Leinwand oder die Tafel. Gemalt und gezeichnet mit schwarz-weißen Mineralien. Wir spiegeln uns, sehen ratlos aus, versiegelt, so hinter Glas getaucht wie Aquarien. Oder Schaufensterpuppen rufen Antworten ab, die sich als Farce entpuppen auf. Fragen die uns das, das ein Schnitt vom Haben und Zeit vom Lachen und Heilen. Vom Einsein zu zweit gemeinsam, sitzend auf Tisch an der Paläste. An den Treppen des Ganges oder Paletten von Helios. Am Andenken an wie ein Steppenwolf, freundlich in die Augen blicken. Das Schlimmste sagen, schreibe ich grinsend, um ja nichts zu schützen, ja nichts vernichtend. Einsicht mitblicken, verklickern, danach die Asche, dem Licht beizumischen. Selbstmord, Weltschmerz, Steinzeit, Ehrenwort, der Zusammenhang. Ich schreibe hinfort, ich habe keine Augen hier, Kamelosophie. Meine Augen sind meine Philosophantasie. Du hast einen Weg gesucht, dein Leben zu verändern. All das, was du immer sein wolltest, das bin ich. Ich sehe aus, wie du aussehen willst, ich ficke, wie du ficken willst, ich bin intelligent, begabt und das Wichtigste, ich habe all die Freiheiten, die du nicht hast. Oh nein. Okay. Und ich hab wochenlang gefeiert mit nem Mädel auf dem Schoß. Meine Hand an ihren Beinen, sie war jung und hemmungslos. Dope, wo ist die Hand an meinen Eiern? Mittags macht das sie mit Toast. Meine Bros fanden sie scheiße, weil sie lieber bangt das Slot. Ich spreche den Text hier auf die Memos. Ich hab die Drogen sein lassen, auch das Feiern und die Flaschen. Meine Arbeit und mein Brot, keine Kohle in den Taschen, gedämpft, das Abendrot. Scheiße, jung sein ist schon geil. Scheiße, Mann, jung sein ist schon geil. Einen Kuss zwischen den Fenstern unter uns gespannte Drahtseil. Balancierten wie wir kämpft, suchten Sensen. Halt in dieser Zeit, weil Zeit, weil Gänsehaut Musik verbindet. Wie die geilste Zweit, ich drücke diesen Stop. Denn auch sie sucht einen glücklichen Snob. Weiß Gott, ihre Kehle trocknet aus. Es beginnt zu schneien, ihre Träne trocknet ein. Ich lass sie los, lass sie allein. Und sie fällt wie eine Schneeflocke auf meinen Grabstein. Lass es gemalt sein, lass es gemalt sein. Und behalt den Rest, ich gehe jetzt. Und immer wenn es schneit, denk ich zurück an diesen Part mit dir. Und alles, was mich zerreißt, ist nur noch Habgier. Und alles, was mir noch bleibt, ist dieses Papier mit dieser Farbe beschmiert. Und meine Kunst ist kein Wunder, Talent oder Trend. Sie ist eine blutende Wunde, die wie Zunder verbrennt. Doch all meine Gespräche sind nur brannte Monologe. Ich male dein Gesicht in der verrauchten Grauzone.